Hebräer Kapitel 4. So lasset uns nun fürchten, dass wir die Verheißung, einzukommen zu seiner Ruhe, nicht versäumen und unser keiner dahinten bleibe. Denn es ist uns auch verkündiget, gleich wie jenen. Aber das Wort der Predigt half jenen nichts, da nicht glaubeten die, so es höreten. Denn wir, die wir glauben, gehen in die Ruhe, wie er spricht, dass ich schwur in meinem Zorn, sie sollten zu meiner Ruhe nicht kommen, und zwar, da die Werke von Anbeginn der Welt waren gemacht. Sprach er an einem Ort von dem siebenten Tage also, und Gott ruhete am siebenten Tage von allen seinen Werken. Und hier an diesem Ort abermal, sie sollen nicht kommen zu meiner Ruhe. Nachdem es nun noch vorhanden ist, dass etliche sollen zu derselbigen kommen, und die, denen es zuerst verkündiget ist, sind nicht dazu kommen um des Unglaubens willen. Bestimmte er abermal einen Tag nach solcher langen Zeit und sagte durch David, heute, wie gesagt ist, heute, so ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht. Denn so Josua sie hätte zur Ruhe gebracht, würde er nicht hernach von einem anderen Tage gesagt haben. Darum ist noch eine Ruhe vorhanden dem Volk Gottes. Denn wer zu seiner Ruhe kommen ist, der ruhet auch von seinen Werken, gleich wie Gott von seinen. So lasset uns nun Fleiß tun, einzukommen zu dieser Ruhe, auf dass nicht jemand falle in dasselbige Exempel des Unglaubens. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer denn kein zweischneidig Schwert und durchdringet, bis dass es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und ist keine Kreatur vor ihm unsichtbar, es ist aber alles bloß und entdeckt vor seinen Augen, von dem reden wir. Dieweil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesum, den Sohn Gottes, der gen Himmel gefahren ist, so lasset uns halten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte Mitleid haben mit unserer Schwachheit, sondern der versucht ist, allenthalben gleich wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasset uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Gnadenstuhl, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird.